Belgischer Rundfunk. Die Nachrichten. Um 13 Uhr mit Volker Krings. Guten Tag. Ecolo-Co-Präsident Jean-Marc Nollet missachtet bewusst die Ein-Personen-Regel bei engen sozialen Kontakten. Der frankophone Grünen-Politiker sagte in der RTBF, er habe in den letzten Wochen schon mal ein Paar bei sich zu Hause empfangen. Die Corona-Maßnahme eines Kuschelkontakts sei zu Beginn der Pandemie richtig gewesen, heute sei sie es nicht mehr, so Nollet. Au début, oui, je respectais la bulle. Mais depuis quelques semaines, je m'autorise à accueillir deux personnes, un couple. Bei der Konferenz des Konzertierungsausschusses an diesem Freitag will Ecolo fordern, dass die Einschränkung der engen sozialen Kontakte gelockert wird. Une des demandes que les écologistes portent, c'est de élargir la bulle. Die Äußerung Nollets sorgt für einige Kritik. Paul Magnette, Vorsitzender der PS und Ecolo-Koalitionspartner in der wallonischen Regierung, twitterte, wie könne man von den Menschen erwarten, dass sie sich an die Regeln halten, wenn ein Parteivorsitzender öffentlich bekennt, dass er das nicht tue. Kritik kam auch von Meyrem Almaci, Vorsitzende von Grün, der flämischen Schwesterpartei von Ecolo. Sie sagte, die Regeln müssten strikt nachgelebt werden und die Parteivorsitzenden sollten dabei gutes Vorbild sein. In Belgien könnte in Kürze ein vierter Corona-Impfstoff verabreicht werden. Nach Pfizer-BioNTech, Moderna und AstraZeneca hat der Pharmakonzern Johnson & Johnson eine erste Lieferung für April angekündigt. Das ist 2 Monate früher als geplant. Das meldet die Zeitung The Tide. Zunächst sollen 280.000 Dosen in Belgien ankommen. Die restlichen 1,1 Millionen werden für Mai und Juni erwartet. Noch ist der Corona-Impfstoff von Johnson & Johnson in Europa nicht zugelassen. Mitte März will die Arzneimittelbehörde darüber entscheiden. Weil die Neuinfektionen wieder zunehmen, plant Polen die Einführung von Kontrollen an den Grenzen zu Tschechien und der Slowakei. Das hat Gesundheitsminister Niedzielski angekündigt. Die Regelung soll am Samstag in Kraft treten. Details will die Regierung im Laufe des Tages in einer Pressekonferenz bekannt geben. Erst vor 2 Wochen hatte Polen einige Corona-Maßnahmen gelockert. So wurden Skipisten, Hotels, Kinos und Theater geöffnet. Jetzt erwägt die Regierung, die Lockerungen wieder rückgängig zu machen. In Flandern sollen Lehrkräfte schneller ernannt werden. Schon nach einem Jahr soll eine Ernennung in Zukunft möglich werden. Das hat der flämische Unterrichtsminister Ben Weitz in Aussicht gestellt. Allerdings können festernannte Lehrkräfte in Zukunft auch schneller entlassen werden, wenn sie schlecht unterrichten. Das gilt auch für diejenigen, die bereits ernannt sind. Das geht aus dem Abkommen hervor, das Weitz mit den Lehrergewerkschaften geschlossen hat. Sind die Leistungen zu schlecht, dann bekommen die Lehrkräfte maximal 2-mal ein Coaching. Hilft das nicht, werden sie entlassen. Weil sie den Terroristen der Anschläge von Paris 2015 bei den Vorbereitungen geholfen haben, müssen sich 14 Verdächtige in Belgien vor Gericht verantworten. Das hat die Brüsseler Ratskammer entschieden. Es geht um das sogenannte Dossier Paris Bis, das in Belgien verhandelt wird. Der eigentliche Terrorprozess beginnt am 8. September in Frankreich. Bei den Anschlägen in Paris waren insgesamt 130 Menschen getötet worden, 350 Menschen wurden verletzt. Die Terroristengruppe dahinter war im März 2016 auch für die Attentate in Brüssel verantwortlich. Dabei kamen 62 Menschen ums Leben. Der mutmaßliche Deutschlandchef der Terrormiliz IS, Abu Wala, muss für 10,5 Jahre ins Gefängnis. Das hat das Oberlandesgericht in Celle entschieden. Auch 3 weitere Männer wurden verurteilt, weil sie junge Leute radikalisiert und zum Kampf angestachelt haben. Friedrich Heimann berichtet. Das Gericht erklärte den 37-jährigen Iraker Abu Wala wegen Unterstützung und Mitgliedschaft in der Terrororganisation für schuldig. Der Hassprediger und sein Netzwerk haben nach Überzeugung der Richter junge Leute, vor allem in Niedersachsen und im Ruhrgebiet, radikalisiert und in die IS-Kampfgebiete geschickt. Die 3 Mitangeklagten erhielten Haftstrafen zwischen gut 4 und 8 Jahren. Einer von ihnen soll seine Wohnung in Dortmund als Gebetsraum genutzt und dort auch zeitweise Anis Amri beherbergt haben, der später den Anschlag auf dem Berliner Weihnachtsmarkt verübt hatte. Das Wetter. Heute scheint den ganzen Tag die Sonne, meist sogar von strahlend blauem Himmel. Die Temperaturen erreichen bis 19 Grad. Olpen meldet aktuell 18 Grad, in Hünningen sind es 14 Grad. In der Nacht kühlt es auf 6 bis 3 Grad ab. Morgen bis zum Abend freundlich, trocken und warm bis 16 Grad. In der Nacht setzt etwas Regen ein. Freitag trockener Wechsel aus Wolken und Sonne, dabei spürbar kühler mit nur noch maximal 10 Grad. Am Samstag bei ähnlichen Temperaturen erst trüb, später wechselnd bewölkt und trocken. Bergischer Rundfunkverkehr. Wir haben eine Mitteilung für unsere Autofahrer. Ein Hörer hat eine Radarkontrolle entdeckt in Emmels auf Höhe der Kirche. Und falls Sie weitere Radarkontrollen oder vielleicht auch Staus sehen, dann rufen Sie uns doch an. Unsere kostenfreie Verkehrshotline erreichen Sie unter der Nummer 0800 14 17. 5 nach 1. Wohlfühlen, entspannen und relaxen. Hochwertige Polstermöbel für jung und alt. Möbelhaus Palm in Büllingen. Werbung. Der BAF-Job-Tipp. Du brennst für deinen Job? Dann bist du bei uns genau richtig. Wir sind Chauffage Haas Detem Luxemburg im Norden Luxemburgs und aktiv im Bereich Heizung, Lüftung, Klima und Sanitär. Wir suchen zum schnellstmöglichen Eintritt eine oder einen qualifizierten Montagemitarbeiter sowie Servicetechniker. Werde Teil von Chauffage Haas Detem Luxemburg. Mehr Infos auf www.haas.lu. Der BAF-Job-Tipp. Regelmäßig neu im BAF. Euer kleiner Chatspaß hat mein Leben auf den Kopf gestellt. Die Sexting-Kampagne geht weiter. Mehr Informationen für Jugendliche, Pädagogen und Eltern unter www.rdj.be/sexting. Ein Projekt von RDJ, Kaleido, Infotreff und Medienzentrum. Mit Unterstützung von Ostbelgien, des Europäischen Solidaritätskorps und des BRF. BRF 2. BRF 2. Frisch auf. Das Leben ist ein Würfelspiel mit vielen, vielen Zahlen. Und wie die Würfel fallen, das kann uns gut gefallen. Das Leben ist ein Würfelspiel. Ja, im Roulette des Lebens setzt jeder auf Gewinn. Doch oft ist es vergebens, der Reichtum fließt dahin. Der Reiner sagt vollkommen, ich habe keine Chance. Doch was der andere einsetzt, zeigt ihm das Schicksal nur nach. Mal so. weiß es ganz genau. Du bist hier die schönste Frau. Von Reit und Michel bis nach Prag glaubt jeder mir, wenn ich es sag. Rouge et Gar, du bist so schön. Lass doch deine Beine sehen. Jedermann wird gleich verstehen. Ich bin dein Freund. Dann waren die Tränen fest. geträumt. Denn im Leben du einmal sehr traurig bist, denn die Sonne scheint, doch du nur Schatten siehst, dann glaub daran, dass deine Sorgen bald vergehen. Aus Liebe ist so manches Wunder schon geschehen. Wünsche, die ganz schnell im Wind verwehen. Dann sei nicht traurig, bleib stark und mach dir Mut. Mit viel Liebe wird doch alles wieder gut. Mancher sehnt sich nach Liebe und nach Glück. Manchen wirft das Schicksal oft genug zurück. Schau nur nach vorn und glaub ganz fest daran, dass man mit Liebe viele Dinge thank you. Wald macht im Holz die Liebe Halt und es lacht der Sachsenmann eines Sechsen an. Wenn es dunkel wird im Fichtenwald, nutzt man dort den Aufenthalt. Unter mancher Fichte wird im Wald geküsst, wenn es dunkel ist. Selbst unser Michel drückt ein Auge zu. Werbung. Haben Sie ein Produkt und brauchen einen leistungsfähigen und verlässlichen Partner in der Montage, Nachbearbeitung oder Verpackung? Mit der Elektro- und Mechanikabteilung steht die BW Meyerode Ihnen als kompetenter Dienstleister zur Verfügung. Durch unsere Unterstützung sind Sie in der Lage, eigene Ressourcen freizustellen für neue Projekte. Alle Infos unter www.zukunft.be oder Telefon 08034 8210. Belgischer Rundfunk. Regionalnachrichten. Um 13:30 mit Lena Orban. Guten Tag. Die Klinik St. Josef in St. Vith trennt sich von ihrer Direktorin Ingrid Mertes. Das schreibt der Verwaltungsrat des Krankenhauses heute in einer Pressemitteilung. Die Trennung erfolgt laut Verwaltungsrat in beidseitigem Einvernehmen. Da die Zeichen auf Neuanfang ständen und viele Herausforderungen auf die Klinik warteten, habe der Verwaltungsrat der Klinik die Organisation und Verwaltungsstruktur einer Anpassung unterzogen. Diese Neuaufstellung werde die Integration ins Netzwerk sowie die Zusammenarbeit mit dem St. Nikolaus-Hospital Eupen erleichtern. Die Trennung gilt offenbar ab sofort. Das Krankenhaus setzt Ludwig Bastiansen als Interimsdirektor übergangsweise für die Leitung der Klinik St. Josef ein. Im Oktober 2020 hatten die Verwaltungsräte beider DG-Krankenhäuser beschlossen, eine gemeinsame Generaldirektion auszuschreiben. Jedes Haus soll dabei seine Eigenständigkeit behalten. Jetzt gelte es, die ganze Energie in die Suche nach einem neuen Generaldirektor für beide Krankenhäuser zu stecken, so der Verwaltungsrat. Der autonome Hafen von Lüttich konnte 2020 ein neues Wachstum im Containerverkehr verzeichnen, ein Wachstum um 20%. Trotz der Corona-Krise konnte somit ein neuer Rekord aufgestellt werden. Mit diesem neuen Rekord überschreitet der Hafen von Lüttich erstmals die 100.000 Container-Marke. Der globale Umfang der umgeschlagenen Güter ist im Vergleich zum Vorjahr jedoch um 9% gesunken. Seine Investitionen konnte der Hafen 2020 aufrechterhalten. In Zusammenarbeit mit dem öffentlichen Dienst der Wallonie wurden wichtige Arbeiten an der Plattform Trilogieport, dem trimodalen Containerterminal, durchgeführt. Die deutsche Bundespolizei hat auf der Autobahn bei Aachen einen 15-Jährigen aus dem Verkehr gezogen. Der Wagen, mit dem er unterwegs war, war weder zugelassen noch versichert. Er war mit dem Auto aus Belgien gekommen. Bei der Kontrolle konnte er weder Ausweispapiere noch Führerschein vorweisen, so die Polizei. Einen Reisepass hatte der Serbe auch nicht, womit er unerlaubt nach Deutschland eingereist war. Bei der Überprüfung seiner Fingerabdrücke kam heraus, dass der 15-Jährige in Luxemburg schon Polizei bekannt war. Er wurde zunächst in eine Jugendaufnahmeeinrichtung gebracht und soll nach Belgien abgeschoben werden. Und damit zum Wetter. Über das gibt es heute wirklich nichts zu schimpfen. Bis zum Sonnenuntergang um 18.09 Uhr verwöhnt uns heute die Sonne von einem meist stahlblauen Himmel. Und die Höchstwerte liegen irgendwo um 20 Grad. Am Donnerstag erst Sonne, dann mehr Wolken. Es bleibt aber trocken und mild. Den nächsten Regen gibt's dann am Freitag. Zurzeit liegen uns keine Verkehrsmeldungen vor. Das können Sie gerne ändern, wenn Sie was sehen. Dann rufen Sie uns doch an. Unsere kostenfreie Verkehrshotline erreichen Sie unter der Nummer 0800 14 7 10. Es wird 13.33 Uhr. BRF 2. Frisch auf. dass dir im Bett nicht friert, und bin zum Mannes dumm. Da flieg ich mit mein Hubschrauber einfach verkehrt herum. Kikeriki, ich heirat dich, ich bin a guter Mann. Kikeriki, ich heirat dich, komm mal, regen wir's an. Kikeriki, ich heirat dich, wenn du dein Herz mir schenkst. Kikeriki, ich heirat dich, viel schneller als du. Der Mary ist vorbei, na, die war nix für mich. Die ist mir mit meinem Ringschirm fort, was heut noch nicht wohin. Drum hab ich jetzt a Tandem gekauft mit Spoiler hinten dran. Und wenn ich zu dir zärtlich bin, fangt es zu klingeln an. Senkt sich auf die Dächer der Vorstadt, die Kinder am Hof müssen heim. Die Krämersfrau fängt das Trottoir vor dem Laden, ihr Mann trägt die Obstkisten rein. Der Tag ist vorüber, die Menschen sind müde, doch viele gehen nicht gleich nach Haus. Drüben klingt aus einer offenen Türe Musik auf den Gehsteig hinaus. Beim Bier. BRF 2 mit Herz dabei. fühl mich dann gleich mit dieser Welt verbunden. Ich höre gerne Radio, hier und überall und irgendwo. Ich höre gerne Radio, weil ich denk, vielleicht hilft's auch in schweren Stunden. Ich höre gerne Radio, jetzt und überhaupt und sowieso. Jetzt und überhaupt und sowieso. Sonne scheint, so fang die Strahlen auf. Schließ sie in dein Herz hinein, lass den Glück den Lauf. Stehst du auf dem Gipfel drum, dann schau nicht nur ins Tal. Schließ die ganze Welt mit ein und träum wieder einmal. Dem Gipfel drum, dann schau nicht nur ins Tal. Schließ die ganze Welt mit ein und träum wieder einmal. Wenn auch der Himmel weint, glaub ganz einfach fest daran, dass bald die Sonne scheint. Kommt für dich die Einsamkeit, wenn auch der Himmel. Einfach fest daran, dass bald die Sonne scheint. Die Musik. Erschaffen hat, da war er ganz zufrieden, sie war rund. Dann hat er über Nacht sich Blumen ausgedacht und seither ist sie so schön bunt. Bunte Blumen blühen rundherum, blühen für dich und für mich, schau dich um. Rot und Gelb und Weiß und Blau, sie vertreiben Alltagsgrau. Herzlich willkommen zur Gartenschau. Worte sagen viel, doch Blumen noch viel mehr. Ob Tulpen, Nelken, Rosen, Flieder, Strauß. Wer Blumen sprechen lässt, macht jeden Tag zum Fest. Die Welt sieht dann ganz anders aus. Bunte Blumen blühen rundherum, blühen für dich und für mich, schau dich um. Rot und Gelb und Weiß und Blau, sie vertreiben Alltagsgrau. Herzlich willkommen zur Gartenschau. Die Sprache der Blumen erfreut alt und jung. Der Zauber der Gärten bleibt in Erinnerung. Bunte Blumen blühen rundherum, blühen für dich und für mich, schau dich um. Rot und Gelb und Weiß und Blau, sie vertreiben Alltagsgrau und sie bezaubern auch deine Frau. Bunte Blumen blühen rundherum, blühen für dich und für mich, schau dich um. Rot und Gelb und Weiß und Blau, sie vertreiben Alltagsgrau. Herzlich willkommen zur Gartenschau. Herzlich willkommen zur Gartenschau. Herzlich willkommen zur Gartenschau. In den Bergen, wenn die Sonne untergeht, gehen zwei Menschen Hand in Hand. Dazu singt der Wind sein Lied. Er sagt zu ihr, Maria, einmal muss ich noch hinaus, in das ferne, weite Land. Aber dann komm ich nach Hause. Vorüber. Tage kommen, Tage gehen. Wart auf mich, ich komme wieder. Und dann gibt's ein Wiedersehen beim letzten alten Tür. Später Sommer in den Bergen und das Jahr war schnell dahin. Doch zwei Menschen sind allein. Maria und ihr Kind. Tage kommen, Tage gehen, schnell so wie die Wolken ziehen. Und am Fenster steht Maria. Wartet auf ein Wiedersehen beim letzten Alpenglüh. Belgischer Rundfunk. Die Nachrichten. Um 14 Uhr mit Volker Krings. Guten Tag. Ecolo-Co-Präsident Jean-Marc Nollet hat zugegeben, sich nicht an die Ein-Personen-Regel zu halten. Der frankophone Grünen-Politiker sagte in der RTBF, er habe in den letzten Wochen schon mal ein Paar bei sich zu Hause empfangen. Au début, oui, je respectais la bulle. Mais depuis quelques semaines, je m'autorise à accueillir deux personnes, un couple. Die Maßnahme sei zu Beginn der Pandemie richtig gewesen. Heute sei sie es nicht mehr, so Nollet. Bei der Konferenz des Konzertierungsausschusses an diesem Freitag will Ecolo deshalb fordern, dass die Einschränkung der engen sozialen Kontakte gelockert wird. Une des demandes que les écologistes portent, c'est de élargir la bulle. Die Äußerung Nollets sorgt für einige Kritik. Paul Magnett, Vorsitzender der PS und Ecolo-Koalitionspartner in der wallonischen Regierung, twitterte, wie könne man von den Menschen erwarten, dass sie sich an die Regeln halten, wenn ein Parteivorsitzender öffentlich bekennt, dass er das nicht tue. Kritik kam auch von Meirem Almaci, Vorsitzende von Grün, der flämischen Schwesterpartei von Ecolo. Sie sagte, die Regeln müssten strikt nachgelebt werden und die Parteivorsitzenden sollten dabei gutes Vorbild sein. Im Hafen von Antwerpen haben Ermittler am Samstag rund 7 Tonnen Kokain beschlagnahmt. Die Drogen wurden in einer Lagerhalle gefunden, die dort in Containern lagerten. Die Container waren bestimmt für einen 28-jährigen Niederländer. Der Mann wurde festgenommen. Auch im Hafen von Hamburg wurden letzte Woche 16 Tonnen Kokain gefunden, die für den Mann bestimmt waren. Die in Antwerpen und Hamburg insgesamt gefundenen 23 Tonnen Kokain haben einen Handelswert von 600 Millionen Euro. Dermatologen rufen dazu auf, angesichts des sonnigen Wetters die Haut gut zu schützen. Obwohl es noch Winter ist, sollten die Menschen sich jetzt schon mit einer Sonnenmilch eincremen, am besten mit Lichtschutzfaktor 30 oder mehr. Die erste Wintersonne könne schädlich sein, da sich die Haut noch nicht an die Sonne gewöhnt hat und noch sehr empfindlich ist. Die Februarsonne sei heute auch ganz anders als früher. Es gebe eine Saisonverschiebung und auch weniger Schutz durch die dünnere Ozonschicht, erklärt Dermatologin Sandra Swimberge. Enerzijds is onze huid nog zeer fragiel. We hebben nog niet die reactionele verdikking die we normaal hebben door al geregeld wat met de zon in contact te komen. Dus de huid is nog zeer bleek, zeer kwetsbaar. En anderzijds is mogelijk de februarizon van deze tijden niet meer te vergelijken met die van decennia geleden. Omdat we toch wat een verschuiving van seizoenen krijgen en dat we ook minder filtrering door de ozon krijgen. Dus best je toch beschermen. In 15 Ländern wird heute protestiert gegen die schlechten Arbeitsbedingungen von Fahrradkurieren, zum Beispiel von Uber oder Deliveroo. In Brüssel finden die Proteste im EU-Viertel statt. Dort startet heute die EU-Kommission eine Debatte über das Thema. Die Gewerkschaften finden, dass Fahrradkuriere oft ausgebeutet würden. Sie müssten sich selbst gegen Unfälle versichern, bei Pannen müssten sie selbst für alle Kosten aufkommen. Oft arbeiteten sie in Scheinselbstständigkeit und seien nicht sozial abgesichert. Und wenn sie sich wehrten, bekämen sie keine Aufträge mehr. Für Tom Peters von der sozialistischen Transportgewerkschaft BTB sei das nichts anders als Sklaverei. Sie dienen sich selbst zu versichern vor Unfällen. Auch wenn sie technische Pannen haben an der Fiets, da drehen sie eigentlich allemaal selbst voorop. Heel vaak müssen sie in een schijnzelfstandige statuut werken, waardoor sie auch nicht sozial sicherheitsbeschermd zijn. Als sie sich nicht schicken naar de orders die sie krijgen en eigenlijk zich te veel verzetten, worden ze gewoon uitgesloten, mogen ze niet meer werken. Dus het is echt in een situatie, eigenlijk bijna slavernij. In Flandern sollen Lehrkräfte schneller ernannt werden. Schon nach einem Jahr soll eine Ernennung in Zukunft möglich werden. Das hat der flämische Unterrichtsminister Ben Weitz in Aussicht gestellt. Allerdings können festernannte Lehrkräfte in Zukunft auch schneller entlassen werden, wenn sie schlecht unterrichten. Das gilt auch für diejenigen, die bereits ernannt sind. Das geht aus dem Abkommen hervor, das Weitz mit den Lehrergewerkschaften geschlossen hat. Sind die Leistungen zu schlecht, dann bekommen die Lehrkräfte maximal zweimal ein Coaching. Hilft das nicht, werden sie entlassen. Das Wetter heute scheint den ganzen Tag die Sonne. Die Temperaturen aktuell in Eupen 18 Grad, in Hünningen sind es 15 Grad. In der Nacht kühlt es auf 6 bis 3 Grad ab. Morgen bis zum Abend freundlich trocken und warm bis 16 Grad. In der Nacht setzt dann etwas Regen ein. Am Freitag trockener Wechsel aus Wolken und Sonne, dabei spürbar kühler mit nur noch maximal 10 Grad. Am Samstag bei ähnlichen Temperaturen erst trüb, später wechselnd bewölkt und trocken. Zurzeit keine neuen Verkehrsmeldungen fürs Sendegebiet. All unterwegs, gute Fahrt, die Zeit 14.05 Uhr. ERF 2 Musik für Sie. Ganz leise zu ihm. dich verloren. Doch ich glaub nicht an Schicksal. Und wenn ich um dich kämpfe, dann wird der Wind sich drehen. Wir gingen unseren Weg durch Nacht und Sturm und Regen. Doch Liebe, die das alles übersteht, wird nie zu Ende gehen. Vorbei ist nicht vorbei, wenn Herzen wirklich brennen. Es kommt einmal die Zeit, wo alles neu beginnt. Und nichts auf dieser Welt kann uns dann wieder trennen. Die Liebe macht uns frei. Vorbei ist nicht vorbei. Und eins verspreche ich dir: Es wird in diesem Leben nur dich für mich noch geben. Wenn wir uns wiedersehen, wir haben unser Glück aufs Spiel gesetzt für gar nichts. Doch es ist nie zu früh und nie zu spät, den Weg zurückzugehen. Vorbei ist nicht vorbei, wenn Herzen wirklich brennen. Es kommt einmal die Zeit, wo alles neu beginnt. Und nichts auf dieser Welt kann uns dann wieder trennen. Die Liebe macht uns frei. Vorbei ist nicht vorbei. Wenn auch mancher Traum für alle Zeit verloren ging, wenn auch mancher Stern von unserem Himmel fiel, da ist so viel, das uns beiden bleibt. Es wird weitergehen in alle Ewigkeit. Vorbei ist nicht vorbei, wenn Herzen wirklich brennen. Es kommt einmal die Zeit, wo alles neu beginnt. Und nichts auf dieser Welt wieder trennen. Die Liebe macht uns frei. Vorbei ist nicht vorbei. Die Liebe macht uns frei. Vorbei ist nicht vorbei. Gehört, du kannst das nicht. Was soll dir denn schon passieren? Komm raus aus dem Schatten, ins Scheinwerferlicht. Pass auf, wenn die Chance sich bietet. Eine Tür öffnet sich an fast jedem Tag. Dein Herz hat dich nie belogen, was auch immer dein Kopf sagen mag. Alles geht, wenn du willst. Denn der Himmel ist das einzige Limit. Darum sag niemals nie. Heute greifst du ganz hoch nach den Sternen. Alles geht, wenn du willst. Was hast du denn schon zu verlieren? Glaub an das, was du fühlst. Darum leb deine Träume, damit du sie dir auch erfüllst. Schwimmst du einmal gegen die Strömung und fällst dabei hin, dann steh wieder auf. Für alles gibt's eine Lösung. Du wirst schon sehen, es geht bald bergauf. Lass dich vom